Vor dem Dorfe am Bächlein graben, da steht ein alter Lindenbaum. Vor dem Dorfe am Bächlein graben, da steht ein alter Lindenbaum. Wo wir uns das Jawort gaben, einst im schönsten Liebestraum. Zwei Glück.